Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Was heißt das aber, Glauben? Manche Leute sagen, oh, ich habe schon einen Glauben. Einer in der Straßenbahn sagte mal zu mir, als ich so mit ihm über Jesus sprechen wollte, ach, wissen Sie, ich habe meinen Glauben. Ich glaube zwar nichts, aber meinen Glauben lasse ich mir nicht nehmen. Ich glaube, in dem Augenblick merkte er auch, dass das nicht geht. Wenn man nichts glaubt, hat man auch keinen Glauben. Was er meinte ist, dass er von Kind auf zu einer Konfession gehört. Nun, da kann er ja gar nichts für. Das ist eine Sache seiner Eltern gewesen. Und deren Eltern und deren. Ach, und da irgendwo in der Reformations- oder Gegenreformationszeit, da ist mal sein Vorfahre evangelisch zu Bett gegangen und katholisch aufgewacht. Weil in der Nacht nämlich der Fürst des Landes aus irgendeinem Schachzug heraus seine ganzen Untergebenen eben mal katholisch oder evangelisch gemacht hat. So sind wir doch zu diesen Gebieten gekommen in Deutschland, wo ein Teil katholisch, der andere evangelisch war. Einfach aus diesen politischen Entscheidungen heraus. So kann man nicht sagen, ich habe meinen Glauben, nur deshalb, weil man hineingeboren wurde in eine Konfession. Eine Konfession hat eine Lehre, hat Glaubensaussagen, aber Glaube ist eine persönliche Sache. In meinem Innern ist ein Vertrauen. Glauben ist ein Gelöbnis. Glauben ist etwas, wo man zu einem verlobt ist, in dem Sinne, wo man zu dem anderen Vertrauen hat, sich ihm angelobt, auf ihn baut, mit ihm rechnet, ihm glaubt, was er sagt. Glauben ist ein Vertrauen in eine Person, der ich glaube. Nicht nur Worte, sondern Worte, die mit einer Person verbunden sind. Glauben an Jesus ist ein Vertrauen auf Jesus Christus. Ein Vertrauen auf sein Wort, auf sein Werk vom Kreuz. So ist Glauben ein Gründen darauf, dass Jesus Christus, als er am Kreuze starb, die Sünde der Welt trug und damit auch die Sünde von Anton Schulte. Und deine Sünde und deine. Die Verfehlungen eines jeden Menschen. Trotzdem ist es so, dass manch einer sagt, ich kann aber nicht glauben. Es ist wahr, dass viele Menschen nicht glauben können. Die Bibel sagt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Mit anderen Worten, viele Menschen glauben nicht. Mancher meint, er könnte nicht zum Glauben finden. Das stimmt nicht. Jeder Mensch hat ein Herz und mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, sagt die Schrift. Wir haben in unserer Persönlichkeit die Fähigkeit zu glauben. Wir können glauben an okkulte Dinge, das heißt geheimnisvolle Dinge, Dinge, die nicht offenbar sind. Darunter fällt die ganze Magie, weiße und schwarze. Darunter fällt das Horoskop bis zum Talisman und all diesen Dingen, wo Menschen Hilfe erwarten durch irgendetwas Verdecktes, Geheimnisvolles, darauf vertrauen, ohne es irgendwie klar zu sehen. Das ist genauso wie in alttestamentlicher Zeit die Propheten sagten, ihr schnitzt eine Figur aus Holz und erwartet Hilfe davon. Ihr habt nicht Stein und Holz angebetet, sondern den Teufel. Genauso ist das heute, wenn einer einen Talisman sich umhängt oder er hat etwas im Auto hängen oder ein Glücksklee oder ein Hufeisen oder mit der Zahl 13 oder die Tagewählerei. Die Bibel sagt, wer ein Tagewähler ist, ist vor dem Herrn ein Greuel. Weil dieses Vertrauen nicht auf irgendwelchen Gegenstand gesetzt wird, sondern letztlich ein Vertrauen auf satanische Mächte ist. Auch wenn die Menschen selber das noch nicht erkannt haben. Aber das ist auch ein Glaube. Der Mensch kann gar nicht anders als glauben. Er glaubt entweder sich selbst, vertraut auf die eigene Fähigkeit, oder er vertraut auf alles, was im Namen der Wissenschaft gesagt wird. Nun, ich will die Wissenschaft nicht geringschätzen, aber es ist erschütternd, welch einen Glauben man in Deutschland hat, wenn man den Satz prägt, wissenschaftlich erwiesen. Dabei ist die Bibliothek überholter Wissenschaften so groß, dass wenn man diese Bücher aneinanderreihen würde, eine Länge von 6 Kilometern ergeben würde. Wie viele Dinge sind behauptet worden im Namen der Wissenschaft, gerade um das Evangelium damit abzuwerten. Überholte Wissenschaften heute, klar erkannt als solche, aber nicht zurückgenommen. Andere sind computergläubig. Sie glauben alles, was der Computer ausgespuckt hat und wissen gar nicht, wie fehlerhaft die Dinger sind. Aber so glaubt ein Mensch an irgendetwas oder er glaubt, dass das Horoskop stimmt. Wer sich mal erkundigt, wie die Dinger zusammengeschustert werden, Sachlichkeit liegt dort nicht vor. Aber der Mensch glaubt dran. Aber weshalb fällt er nicht schwer? Intelligent ist dieser Glaube nicht. Eine sachliche Grundlage hat er auch nicht. Logisch ist er nicht. Aber weshalb sind mehr als 50% der deutschen Bevölkerung abergläubisch? Eine hohe Zahl intelligenter Leute. Unsere Schauspieler und Künstler in weitem Maße. Wie kommt das, dass es kaum einen Abend im deutschen Fernsehen gibt, ohne dass die dreimalige Anrufung des Teufels oft mit Klopfen auf dem Holz geschieht? Diese Worte toi, toi, toi. Weshalb kommt das? Weshalb greift das so um sich? Wo doch gar keine Logik zugrunde liegt. Wo sind die Leute, die sagen, dass der Verstand im Weg stände, die Bibel zu glauben? Da steht der Verstand nicht im Wege. Es gibt sehr intelligente Leute, die auch an die Bibel glauben. Und sehr intelligente Leute, die abergläubisch sind. Nein, es ist etwas anderes. Du kannst an eine schwarze Katze und an den Schornsteinfeger glauben. An die Zahl 13 und all diese Dinge. Und weiter deine Frau betrügen. Und weiter deinen Mann hintergehen. Und weiter betrügen und belügen. Du kannst all das tun. Das passt zusammen. Du kannst aber nicht an die Botschaft der Bibel glauben, wenn du in der Sünde verharren willst. Es ist nicht möglich. Das zeigt, dass die Bibel Gottes Wort ist und der ganze Aberglaube Teufelswerk ist. Versuch dich von loszureißen und du wirst sehen, wie gebunden du bist an diese okkulten Dinge. Es gibt nur eine Befreiung davon. Dich an den zu wenden, der stärker ist, der auf Golgatha den Teufel besiegt hat, der deinen Sieg errungen hat dort am Kreuz, auf Jesus Christus. Vertraue ihm.